Nature One. Live-Mix on Sunshine Live. Sunshine Live. To myself forever, and how I wish I knew me better. Yeah, still sitting on a shelf, I never seen the sunshine brighter. Good day.

Die Nature One 2010, The Flag Keeps Flying. Und das war dann auch schon der erste Teil. Wir kommen so langsam zum Ende von unserer Live-Übertragung. Was ihr jetzt in der letzten halben Stunde gehört habt, das war das Set von Gareth Emery. Der spielt noch weiter bis um 6 Uhr. Bis um 6 Uhr geht auch die Party hier in der ersten Nacht auf der Nature One. Und dann heißt es zeitig schlafen gehen, denn der nächste Tag, der wird ja viel Programm für den einen oder anderen von uns etwas mehr, für den anderen von uns etwas weniger. Also Tobi muss zum Beispiel mit Tillmann schon wieder um 9 Uhr ran, 9 bis 1, ne? Ja, doch. Da ist es, wenn man zwei Herren hat, denen man dienen muss. Aber da muss man dann durch. Okay. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Kurze Bilanz des ersten Abends. Es ist dann doch mal wieder schweinekalt geworden auf der Bühne, wie wir es gewohnt sind. Hatten zwar irgendwie gehofft, dass es in diesem Jahr nicht so sein wird, aber die Hoffnung, dass es nachts 20 Grad sind, hat sich auch in diesem Jahr nicht bewahrheitet. Und insofern bleibt uns noch ein Hoffen auf morgen. Morgen soll es ja doch recht warm werden. Morgen dann auch 17 Uhr das große Ballonsteigen im Camping Village in Gedenken an die Love Parade. Also falls ihr erst morgen zur Nature kommen wollt und vielleicht schon mittags losfahren könnt, dann schaut euch dieses Spektakel an. Gibt mit Sicherheit einen sehr bewegenden Moment. Es war ein schöner Abend hier, ein sehr friedlicher Abend auf der Nature One, ein sehr erfolgreicher Abend. Und morgen Abend hören wir uns dann wieder pünktlich um 20 Uhr für die zweiten 9 Stunden von der Nature One 2010. Und da haben wir auch wieder viel, viel für euch vorbereitet. Morgen Abend werdet ihr unter anderem hören Dash Berlin, Philo Perry, Einmusik, dann das Set von Felix Kröcher werden wir für euch aus dem Century Circus übertragen. Mogwai wird spielen, Nature One Inc. natürlich, Armin van Buuren, ganz großes Highlight morgen Abend, Gregor Trescher mit an den Decks und Mr. Ferry Corsten, das ist das Programm für morgen Abend, lohnt sich also auch für euch wieder einzuschalten. Ansonsten die Interviews, die wir geführt haben, die wird der Kirill morgen im Laufe des Tages dann auch hochladen. Dann könnt ihr sie euch schon tagsüber anschauen, um euch einzustimmen auf die Übertragung morgen Abend. So, das war's an dieser Stelle. Tobi hat die Technik hier vor Ort gemacht im Studio, ist hoffentlich der Sven noch wach und greift das Signal ab. Online-Reaktion, Mr. Kirill, ich bin Erik Tillmann, hat gerade einen kleinen Ausflug zum Classic Floor gemacht, um dort die Örtlichkeiten zu besichtigen. Der ist aber natürlich morgen Abend auch wieder für euch am Start. Also dann schlaft gut oder habt einen schönen Samstag. Wir hören uns später wieder. Bis gleich. The flag keeps flying. Nature One 2010 auf Sunshine Live. Wir denken an die Opfer der Love Parade 2010.